Mehdi Hassan, ein pakistanischer Sänger und Komponist, wurde 1927 in Luna geboren, im indischen Bundesstaat Rajasthan. Auch als Khan Sahib bekannt, ist Mehdi Hassan der König der Gussels. Die Nachtigall Indiens, Lata Mangeshkar, verglich Mehdi Hassans Gesangskunst mit der Stimme Gottes. Von seinem Vater und Onkel Ustad Asem Khan und Ustad Ismail Khan wurde Mehdi Hassan im ältesten Gesangsstile der indischen Klassik, dem Drupad, ausgebildet. Seine künstlerische Laufbahn begann bereits im Alter von 8 Jahren. Nach der Teilung Indiens emigrierte der 20-jährige Hassan mit seiner Familie nach Pakistan und durchlitt finanziell schwierige Zeiten. Hassans Tätigkeit in einem Fahrradgeschäft und als Mechaniker für Autos und Dieseltraktoren halfen, diese schwierigen Zeiten zu überstehen. Mit einem Auftritt für Radio Pakistan im Jahre 1952 schaffte Mehdi Hassan den Durchbruch, zunächst im Tumri-Gesang, dem Genre der leichten indischen Klassik. Zu dieser Zeit waren die Stars im Gusselgesang Ustad Barkat Ali Khan, Begum Akhtar und Mukta Begum. Zu seinen Lebzeiten war Mehdi Hassan der führende Interpret von Gussels. Die 60er und 70er Jahre wurden als die Mehdi Hassan-Dekade benannt. Nahezu alle seiner Lieder verhalfen pakistanischen Filmhelden mit musikalischen Szenenbeiträgen zur Festigung ihres Ruhmes beim Kinopublikum. Hassans Söhne, Asif und Kamran, folgen den Spuren ihres Vaters, der sie selbst zu Gussels-Sänger ausgebildet hatte. Aus seinem Album The Finest Gussels bringt uns Mehdi Hassan Aye Kuch Abar Kuch Sharab Aye zu Gehör. Diese CD wurde beim indischen Label Saregama RPG im Jahre 2007 veröffentlicht. Mina se, va me mina se, मारता उतरे दस्ते साके में आफताब दस्ते साके। Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0181 99 33 22 38 63. कर रहा था गांव में जहां का हिस्सा कर रहा में जहां का हिसाब ओ हिसाब में जहां का हिसाब में जहां का हिसाब में जहाँ का हिस्सा कर रहा था गम में जहाँ का हिस्सा आज तुम याद बेहिसाब आज तुम याद बेहिसाब आज तुम याद बेहिसाब आए कुछ है कुछ शराब इस तरह अपने खामोशी गूंजी अपनी खामोशी। Güssels besitzen im Schnitt nicht mehr als 12 bis 15 Reimpaare, sogenannte Shares. Wenigstens sollten sie 5 bis 7 Reimpaare aufweisen, damit die dichterische Leistung des Autors würdig als Güssel bezeichnet werden kann. In dem Lager der Güssel-Aktivisten gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen, welche Kriterien ein echter Güssel erfüllen muss. Ich möchte mich hier dem Selbstverständnis von Aga Shahid Ali anschließen. Nur echte Güssels sind die, die dem stringenten Schema des Reimes in dem ersten Reimpaar und dem strikten Gebrauch des Refrains folgen. Der Refrain, die gleiche Wortfolge, muss immer das letzte Wort in dem einzelnen Reimpaar sein. Güssels sind also keine freie Versform. Insgesamt 6 Kriterien muss ein echter Güssel erfüllen. Erstens, alle Reimpaare, wenigstens 5, die sogenannten Shares, stehen für sich in ihrem Inhalt eigenständig und unabhängig voneinander. Zweitens, alle Shares, alle Reimpaare besitzen die gleiche Länge, kurz, mittel oder lang. Diese Metrik, Beher, findet sich in beiden Reimzeilen wieder. Drittens, die zweite Reimzeile aller Shares, aller Reimpaare, endet immer mit dem gleichen Wort. Dieses sich wiederholende Wort ist der Radif eines Güssel. Viertens, Das erste Reimpaar eines Güssel besitzt in der ersten und zweiten Zeile die gleiche Endung, den gleichen Radif. Dieser erste Scher wird Matla genannt und benennt gewöhnlich den Güssel. Fünftens, das letzte Wort vor dem Radif eines Schers besitzt das gleiche rhythmische Muster, Kafir. Und sechstens, das letzte Reimpaar eines Güssels enthält in der Regel den Verfasser in der namentlichen Nennung seines Synonyms. Als seinen Takalus verwendete zum Beispiel der Poet Mirza Asadullah Khan Ghalib. Diese sogenannte Makta soll den Verfasser kennzeichnen. Zudem ermöglicht es dem Dichter, sich selbst in dem Güssel anzusprechen. Es sei hier der Vollständigkeit halber erwähnt, was ein Güssel nicht ist. Unabhängig von jeder Sprache ist ein Güssel nur eine Versform, eine Formbeschreibung. Nur wenige Güssels besitzen kein Reimwort, keinen Radif. Diese Güssels werden Gair Muradaf Güssel genannt. Alle Reimpaare sollen voneinander unabhängig als Gedicht wirken. Dennoch ist es möglich, dass alle Schers sich auf das ein und selbige Thema beziehen. In der modernen Urdu-Poesie kann die Verslänge Beher eines Güssels abweichen. Beide Zeilen eines Reimpaars besitzen eine unterschiedliche Metrik. Die Forderung, dass ein Güssel im letzten Reimpaar den Schriftstellernamen enthält, wird weniger stringent gehandhabt. Einige Güssels kommen vollständig ohne aus, andere enthalten den Namen aus reiner Traditionspflege und sie wirken dabei eher störend und unnatürlich. Auf die Bangla-Güssels, eine Kombination traditioneller Bangla-Lieder und des nordindischen Gesangs, das als eigenes Genre im späten 20. Jahrhundert verstanden werden kann, wollen wir gesondert in einer der nachfolgenden Sendungen eingehen. Neben dem großartigen Sänger Mehdi Hassan, unserem vorherigen Hörbeispiel, ist der 1940 in Punjab geborene Ghulam Ali zu nennen. Ghulam Ali stammt aus einer Musikerfamilie. Zunächst wurde er in der nordindischen Klassik ausgebildet, bevor er sich den Güssels zuwandte. Wir hören Ghulam Ali aus der CD For the First Time Together Volume 3 mit Le Chala Chan. Dieser Güssel ist von dem Dichter Dak Delvi geschrieben worden. Delvi lebte von 1831 bis 1905 und gehörte wie Ghalib der Ära der Mughal-Schriftsteller an und der Schule der Urdu-Poeten in Delhi. Delvis Gesamtwerk umfasst ca. 16.000 Reimpaare. उस्ताद दाग देलवी की गजल पेश कर रहा हूं चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा ऐसे आने से तो बेहतर चला जा